Wien 21, Leopoldauer Straße 12, Mengergasse 2. Moshe Zvi Richard Vogel wurde am 30.05.1880 in Leipnik in der Slowakei geboren. Seine Eltern waren Rosa und Isaac Leib Vogel. Vom Beruf war er als Direktor-Stellvertreter in leitender Position. Er wurde am 15.11.1938 nach Dachau deportiert und dort am 28.12.1938 ermordet. Sarah Chava Rosalia Vogel wurde am 19.05.1886 in Wien geboren. Sie war im Haushalt tätig. Mit dem Mädchennamen hieß sie Löw. Sarah Chava Rosalia Vogel wurde nach Auschwitz deportiert und am 17.07.1942 ermordet. Die Familie Vogel hatte eine Tochter, Marianne, die in Israel überlebte.